Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Teach-in über Kautsky und die Kommune. Das stattfindet im Rahmen unserer Kommunereihe anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Kommune. Bevor wir beginnen, muss ich noch kurz darauf hinweisen, dass der Vortrag und die anschließende Diskussion aufgezeichnet und wahrscheinlich auch veröffentlicht werden. Und ich sage noch ganz kurz was zu unserer Organisation. Platypus organisiert Lesekreise, öffentliche Vorträge, Journalismus und so weiter, um die ungelösten Probleme und Aufgaben der alten, neuen und postpolitischen Linken zu reflektieren und Möglichkeiten für eine emanzipatorische Politik heutzutage auszuloten. Wer mehr über die Organisation erfahren will, kann wie immer unsere Website besuchen, platypus1917.org. Oder falls jemand Interesse hat, auf unseren Verteiler mitzukommen, dann gebt gerne Bescheid. Dort werdet ihr dann auf dem Laufenden gehalten über all unsere Veranstaltungen. Diese Vortragsreihe findet anlässlich des 150. Jahrestages der Pariser Kommune statt. Wir wollen uns damit beschäftigen, wie der Marxismus die Erfahrungen der Kommune verarbeitet hat. Und auch inwiefern die Rezeption der Kommune im 20. Jahrhundert eine Degeneration des Marxismus indiziert. Vor 2 Wochen sprach Clint über den Zusammenhang zwischen der amerikanischen Revolution und der Ersten Internationale. Vergangene Woche gab Pauline einen historischen Einblick in die Pariser Kommune. Und wir wollen uns heute mit Kautsky und der Kommune beschäftigen. Noch als Ankündigung, nächste Woche wird es um Lenin und die Kommune gehen und dann die Woche drauf eben um die Rezeption der Kommune durch die Neue Linke. Okay, das wäre es soweit von mir und dann würde ich jetzt an Clint übergeben. Vielen Dank, Flo. Bevor wir anfangen, ich würde nur kurz ein paar Rahmenbemerkungen machen. Also in dem Übergang sozusagen von der Ersten zur Zweiten International, die Kommune hat da eine entscheidende Rolle, die dann kann man sozusagen ein Scheideweg oder eine entscheidende Nervlinie in der Krise des Marxismus, also in den Zweiten und dann Dritten International. Man kann sagen, dass also der Bürgerkrieg innerhalb des Marxismus, also die Zweite und Dritte Internationalen, die sind aufgrund von dieser Frage, von also das Erbe und Aufgabe, die da in der Kommune verkörpert geworden ist. Wie man eine Stellungnahme, also eine Stellung zu Kautsky nimmt, nimmt man dabei sozusagen eine Stelle zur also gesamten Zweiten Internationalen. Und es gibt also ganz verschiedene Aspekte, worauf man sich eingehen könnte hinsichtlich dieser Frage. Und was wir hier in diesem Vortrag tun, ist, wir werden so quasi einen Schritt zurücknehmen eher auf den Horizont, den Kautsky da vertritt, darlegen und also auf die Probleme, die dabei so aufgeworfen sind. Und dann können wir danach in der Diskussion die ganz verschiedenen Aspekte der Frage, also parlamentarische Demokratie als Organ, also diesen Mechanismus, also Freiheit, also Imperialismus und Kautskys Konzept von Ultraimperialismus. Also diese Aspekte der Frage werden wir nicht direkt angreifen im Laufe des Teachings. Aber ich wollte nur so vorausschicken, dass wir können alle diese Aspekte gerne in der Diskussion danach aufnehmen. Aber ganz grob, damit man sich so also orientieren kann, ganz einfach gesagt, also die also nach dieser Krise des Marxismus, also dieser Bürgerkrieg innerhalb Marxismus, wird die also sozialdemokratische Seite, also das westliche und die stalinistische Seite, also die östliche, also die würden also dieselbe Vorstellung von Kautsky haben, dass er von Anfang an schon also gegen die Kommunen, also Sozialimperialist, also bloß bürgerliche Demokratie, die würden also dieselbe Vorstellung gegenseitig sozusagen haben, dass Kautsky von Anfang an also Renegade war sozusagen. Die Linie, die wir also in den Platypus-Leserkreis trassieren, ist eine ganz andere. Und wie die Geschichte auf eine Weise Kautsky selbst überholen hat und dass er von seinem eigenen Marxismus sozusagen weggekehrt hat und dass also die Revolution, für welche also Kautsky in großen Hinsicht verantwortlich ist, also die Weltrevolution 1917-18, also diese Ursprünge, die wir ein bisschen erläutern werden im Vortrag, wieder auf die Tagesordnung stellen. Aber ja, ich würde das nur im Voraus sagen, dass wir werden uns hier auf ganz ein paar bestimmte Punkte fokussieren, also den Horizont, das in den Weg in das 20. Jahrhundert so ein bisschen erläutern. Und wie wir also gewisse Vorstellungen von dieser Zeit, 20. Jahrhundert, wie sie gleichzeitig Hindernisse sein können, um diesen Horizont wieder zu ergreifen. Okay. Erst ein Zitat von Kautsky. So kann dieselbe Republik, die den Boden für die Emanzipation des Proletariats bildet, gleichzeitig der Boden werden für die Klassenherrschaft der Bourgeoisie. Ein Widerspruch, der aber nicht sonderbarer ist als etwa die widerspruchsvolle Rolle, welche die Maschine in der kapitalistischen Gesellschaft spielt, die gleichzeitig die unentbehrliche Vorbedingung der Befreiung des Proletariats und das Mittel seiner Degradierung und Knechtung ist. Diese Widersprüche sind allen gesellschaftlichen Institutionen in einer auf den Klassengegensatz aufgebauten Gesellschaft eigen. Ihre Aufzeigung kann nur demjenigen als ein Widerspruch im Denken erscheinen, der sich über diese Gegensätze in der wirklichen Gesellschaft nicht klar geworden ist. Wer sie erkannt hat, wird aus einer Kritik der bürgerlichen Republik ebenso wenig eine Verherrlichung der Monarchie herauslesen, wie er die Ausführungen, die Marx in seinem Kapital über die degradierenden Tendenzen der Maschine in der kapitalistischen Gesellschaft macht, als eine Verherrlichung des maschinenlosen Kleinbetriebs auffassen wird. Zitat zu Ende. Die aufkommende soziale Frage führte dazu, dass die Republik 1848 gespalten hat. Das Proletariat ist dabei die verdrängte Grundlage der bürgerlichen Republik. In seiner kritischen Biografie über Marx versteht Gareth Stedman Jones die Entmenschlichung der industrialisierten Arbeitskräfte unabhängig von den Arbeitern gestellten Forderung nach politischer Vertretung und verkennt so den Grund für die politisch-demokratische Erweiterung in dieser neu aufkommenden sozialen Frage. 1848 ist die Forderung nach einer Republik, nach politischer Selbstvertretung der produzierenden Massen in einen Selbstwiderspruch geraten. Diese Revolution von unten wird jedoch von oben fortgeführt. Wie Kautsky schreibt, Zitat, dazu kam, dass die Besieger der Revolution durch die Logik der Tatsachen getrieben wurden, selbst revolutionär aufzutreten und das Werk der Revolution von 1848 fortzusetzen. Um von Frankreich die Revolution fernzuhalten, war der dritte Napoleon genötigt, das alte Russland umzuwerfen und dessen Beherrscher zu zwingen, die Leibeigenschaft aufzuheben. Er war genötigt, Italien zu einigen und den österreichischen Absolutismus ins Wanken zu bringen. Bismarck vollendete den Umsturz des österreichischen Absolutismus, entthronte einige deutsche Herrscher, brachte Frankreich die Republik und Deutschland das allgemeine Stimmrecht und bis zu einem gewissen Grad die Einheit. Zitat zu Ende. Der Unterschied aber besteht darin, dass 1848 das Großbürgertum die Bedürfnisse der Revolution gegen den Feudalismus vertreten und musste dabei alle unter ihm liegenden sozialen Schichten führen. 50 Jahre später aber wird die Klassenspaltung zwischen Kapital und Arbeit alle dazwischen liegenden kleinbürgerlichen Schichten, Bauern, Kaufmänner bis hin zu den Intellektuellen verschlucken, wobei diese neue soziale Frage der industriellen Proletarisierung bürgerlicher Arbeitsverhältnisse im Ganzen eine neue historische Aufgabe darstellte. Das Verschwinden der kleinbürgerlichen Schichten war nicht so sehr eine empirische oder statistische, als vielmehr eine historische Frage. Wie Kautsky schreibt, Zitat: Aus einer oppositionellen Klasse ist die Bourgeoisie eine herrschende Klasse geworden, aus einer revolutionären eine konservative. Ihre Interessen entfernen sich immer mehr von denen der Gesellschaft. Die ökonomische und politische Entwicklung drängt auf ihren Umsturz hin und ihr Niedergang hat bereits begonnen. Auf der einen Seite wächst das Proletariat an Zahl, Macht, Einsicht und Kraft und entreißt der Bourgeoisie eine Position nach der anderen. Auf der anderen Seite finden wir aber auch eine anwachsende Rebellion der Kleinbürger und Bauern gegen die Bourgeoisie. Wohl sind diese Klassen ökonomisch dem Untergang geweiht, aber das führt nicht notwendigerweise überall zu einer raschen Abnahme ihrer Zahl. In manchen Gebieten werden sie von dem fortschreitenden Kapital verdrängt, in anderen helfen sie sich davor umso mehr an. Dort vermindert sich nicht ihre Zahl, sie kann wachsen und damit die Konkurrenz, die sie sich machen und das Elend, das daraus folgt. Und überall mag die Zahl der Betriebe der Kleinwerker, Kleinhändler, Kleinbauern abnehmen oder nicht, ändert sich der Charakter dieser Betriebe unter dem Einfluss der kapitalistischen Entwicklung. Zitat zu Ende. Das heißt also, dass das Kleinbürgertum historisch obsolet geworden ist. Auch wenn also die Zahl von also kleinbürgerliche Betriebe und so Kleinmanufaktur und so weiter steigt, die Frage ist die historische Rolle von diesen Mittelschichten sozusagen. Und dass es um eine generelle Proletarisierung mit dieser Klassenspaltungsfrage geht. Was wir nun vor Augen haben, ist, dass diese zwei Seiten, die sozialhistorische der industriellen Maschinerie und die politische Frage der gesellschaftlichen Vermittlung dieser Frage, nicht voneinander zu trennen sind. Im ersten Teil nehmen wir diese soziale historische Frage der Maschinerie in den Blick. Was heißt es, dass das Proletariat, die Maschine, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt? Im zweiten Teil blicken wir darauf, wie der politische Charakter der Revolution sich aufgrund dieser sozial-historischen Frage verändert hat. Anhand dieser beiden Teile wollen wir diese am Anfang zitierte zweideutige Auffassung von der Maschinerie und von der Republik in den Blick nehmen, die zur gleichen Zeit regressive und potenziell fortschrittliche Dimension der Maschinerie und der Republik. Man kann sie nicht voneinander trennen, gerade wenn man die Perspektive des Proletariats hat. Und das werden wir gleich als eine historische Aufgabe ein bisschen erläutern. In seiner Schrift, in seiner Anti-Döring-Schrift, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, identifiziert Engels den grundlegenden Widerspruch des Kapitalismus wie folgt. Zitat: Die Scheidung war vollzogen zwischen den in den Händen der Kapitalisten konzentrierten Produktionsmitteln hier und den auf den Besitz von nichts als ihrer Arbeitskraft reduzierten Produzenten dort. Der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und kapitalistischer Aneignung tritt an den Tag als Gegensatz von Proletariat und Bourgeoisie. Der aufgekommene Gegensatz zwischen Proletariat und Bourgeoisie war die soziale Manifestation eines tiefer liegenden historischen Widerspruchs innerhalb der Produktion, das heißt zwischen ihrem sozialen Charakter und Inhalt und ihrer kapitalistischen Form. In diesem Pamphlet beschreibt Engels den Übergang von der mittelalterlichen auf Subsistenzwirtschaft basierenden Handwerksproduktion zu einer kapitalistischen, in Klassen gespaltenen industriellen Krise der Warenform der Arbeit. Im Mittelalter verfügte noch jeder einzelne Produzent über die eigene Arbeit und die eigenen Arbeitsmittel. Engels bezeichnet den Austausch dieser unabhängig produzierten Produkte als den gesellschaftlichen Zusammenhang. Im Zuge des Übergangs zu einer im Ganzen auf dem Warentausch basierenden Gesellschaft, das heißt in der Realisierung bürgerlicher Arbeit, vollzieht sich zugleich der gesellschaftliche Zusammenhang nicht länger vermittels des Warentausches unter unabhängigen Produzenten, sondern die Maschinerie steht nun im Zentrum. Die Maschinerie ersetzt den unabhängigen Austausch der Subsistenzwirtschaft als Eigenschaft sozialer Interdependenz. Diese soziale Eigenschaft, die Maschinerie, impliziert jedoch zugleich den historischen Widerspruch sozialer Produktion mit sich selbst. In der Maschinerie werden Arbeit und Arbeitsmittel dieselbe Produktivkraft. Diese industriellen Produktivkräfte, was Arbeit und Arbeitsmittel unter eine einzelne soziale Qualität subsumiert, beschreibt ihren gemeinsamen Charakter als soziale Produktion, als fixes und variables Kapital. Der historische Widerspruch besteht nicht zwischen Arbeit und Arbeitsmitteln oder zwischen der Produktion von Produkten und ihrer Verteilung, sondern vielmehr zwischen sozialer Produktion und ihr selbst. Deshalb, Zitat, drängen diese Produktivkräfte selbst mit steigender Macht nach Aufhebung des Widerspruchs, nach ihrer Erlösung von ihrer Eigenschaft als Kapital, nach tatsächlicher Anerkennung ihres Charakters als gesellschaftliche Produktivkräfte. Im Marxismus des 20. Jahrhunderts zerfiel diese Auffassung des gesamtgesellschaftlichen Charakters der industriellen Produktivkräfte in zwei divergierende antinomische Beschreibungen von Engels beschriebenen Übergang von der mittelalterlich-handwerklichen Subsistenzwirtschaft mit unabhängigen Produzenten zur industriellen Maschinerie. Ein sozialer und ein technologischer Determinismus. Also wie verstehen wir diesen Engels-Text, sozusagen Mittelalter zur Maschinerie, mit einem sozialen oder technologischen Determinismus? Erstere begriffen die Bourgeoisie als eigenständige, besondere Klasse, die historische Verantwortung übernahm und die gesamte Gesellschaft nach ihrem Bilde umgestaltete, vor allem indem sie mit dem Feudalismus brach und die Arbeiter von den Produktionsmitteln trennte. Vor dem technologischen Determinismus signalisierten die neuen Produktivkräfte in den Werkstätten und späteren Fabriken lediglich eine quantitative Erweiterung der technologischen Beziehung der Menschheit zur Natur, die durch bestimmte Produktionsweisen historisch definiert wurde. Beide, so ist festzustellen, sind einseitige Auffassungen, die den gesamtgesellschaftlichen Charakter des historischen Widerspruchs der Arbeit mit sich selbst, ihrer Eigenschaft als Kapital. Diese beiden stalinisierten Auffassungen wurden in den 1970er Jahren in die antistalinistische Rückkehr zu Marx aufgenommen. Also Stichwort neue Marx-Lektüre, Wertkritik, aber wir werden hier mit Mojpestone und Juka Gronau beschäftigen. Ein zentraler Aspekt dieser Wiederentdeckung von Marx bestand darin, den reinen Marx von dem traditionellen Marxismus der Zweiten und Dritten International zu trennen, indem man Marx und Engels trennte. Dieser Text von Engels, also dieser Anti-During-Text, bildete die Grundlage für Kautskys Erklärung des Erfurter Programms und des Klassenkampfs. Der Grund für ihre Abneigung gegen Engels Text ist darin zu suchen, dass Engels der Auffassung ist, das Proletariat müsse den kapitalistischen Staat stürzen, der neue proletarische Staat werden und die Arbeitsproduktivität durch geplante technologische Investitionen maximieren, das Recht auf Arbeit universalisieren und die Arbeitszeit systematisch verkürzen. Kautsky fragte 1905, Zitat, Diese Aufgabe erscheint erdrückend, wenn man nicht auch daran gehen will, die Bedürfnisse der Menschen von oben nach einer sehr einfachen Schablon zu regeln, sie möglichst zu reduzieren und jedem kasernenmäßig seine Portion zuzuteilen, also das moderne Kulturleben auf eine viel tiefere Stufe herabzudrücken. Sollten wir etwa doch zum Kasernen- oder Zuchthausstaat kommen müssen? Nach dem Trauma des sozialen Imperialismus und des Stalinismus griff die Antwort der Rückkehr zu Marx in den 1970er Jahren in kurzen Ja. Das heißt, die Diagnose lautete, dass der traditionelle Marxismus nur den Weg für einen staatszentrisierten Kapitalismus geebnet und darüber hinaus nichts gezeigt habe. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist jedoch, wie die auf Staatsmarkt abzielenden sozialistischen Massenparteien, indem sie den Staatskapitalismus antizipierten, ihn teilweise konstituierten und somit potenziell darüber hinaus deuteten. Pistone ist nüchtern und zieht selbst keine konkreten Schlussfolgerungen aus dem historischen Widerspruch der Wertform der Arbeit. Das Problem ist jedoch, dass Pistone und Juna Gronau diese Art von Frage von Beginn an ausschlossen, weil sie der Meinung waren, dass Engels die historische Dimension des Kapitalismus, den Selbstwiderspruch der sozialen Produktion, grundlegend falsch identifiziert habe und dass aus dieser sozialhistorischen Vulgarisierung die Forderung nach politischer Macht folgt. Also, die haben zuerst eine falsche historische Auffassung vom Kapitalismus und es ist aus dieser Verkennung, dass diese Forderung nach politischer Macht kommt. Gronaus Leitfaden bei seiner kritischen Rekonstruktion von Kautsky ist das letztere den revolutionären sozialen Charakter des bürgerlichen Eigentums in der Arbeit verpasst. Das heißt, John Locke's revolutionäre Identität von Eigentum und Arbeit. Kautsky hatte nicht eingesehen, dass es für Locke um die unendliche Potenz menschlicher Arbeit gegangen sei, nicht die Privatakkumulation des Kapitals. Und deshalb verpasste er Engels folgend die soziale Tiefe des Zuges von Arbeit zu Arbeitskraft bei Marx. Ironischerweise deshalb, weil Kautsky den revolutionären Charakter der bürgerlichen Identität von Eigentum und Arbeit verpasse, falle sein Ausbeutungsbegriff zurück in eine radikalisierte Behauptung des natürlichen bürgerlichen Rechts des Arbeiters auf sein Produkt. Es sei dann in dieser Lücke zwischen der unter Warenbesitz und vorherrschenden formalen Gleichheit des bürgerlichen Arbeitsrechts und der sozialmateriellen Ausbeutung des Mehrwerts aus Arbeit innerhalb des formal gleichen Lohnvertrags, dass Kautsky dann das von dem kleinbürgerlichen übertragene sozialistische Bewusstsein einfach unvermittelt einsetzt. Er verpasste dabei, dass in der abstrakten Fähigkeit, Arbeit zu kaufen, die spezifisch industrielle Frage der Arbeitskraft auftritt, also der gesamtgesellschaftliche Klassenkampf zwischen reinem Arbeitsvermögen, also der Fähigkeit, Arbeit zu verkaufen, und den generellen Bedingungen ihrer eigenen Vergegenständigung. Absolute Verelendung besteht im zeitlichen Austausch fremder, in der Vergangenheit objektivierter Arbeit gegen eine größere Quantität zukünftiger, lebendiger Arbeit. Das ist die soziale Klassenfrage, lautet Gronau. Dagegen will Pistone all das Gerede über Klassenkampf wegfallen lassen. Analog zu Gronau verortet er den Selbstwiderspruch innerhalb der Produktion in der historischen Gebrauchswertdimension der Warenform der Arbeit, das heißt im historischen Gebrauchswert von Arbeitskraft. Was sich allerdings in diesem historischen Gebrauchswert manifestiert, ist der Widerspruch des abstrakten sozialen Zwangs, die Stunde der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit, das newtonische Jetzt der Gegenwart wiederherzustellen. Der historische Widerspruch innerhalb Produktion liegt zwischen der akkumulierten Potenz vergangener Arbeit und dem gegenwärtigen abstrakten Zwang, Wert durch Arbeit wiederherzustellen, also zwischen dem, was ist und dem, was sein könnte. Dagegen, so Pistone, habe Engels und der ihm folgende traditionelle Marxismus bloß die Realisierung von Arbeit behauptet, also dass die Arbeiter durch eigene Kraft und in technisch-instrumentelle Anwendung ihre gesellschaftliche Produktivität maximieren. In diesem Zusammenhang ist Pistones Darstellung des sich vertiefenden Widerspruchs in der sozialen Eigenschaft des Kapitals von Kooperation über Manufaktur bis zur Großindustrie sehr hilfreich. Er nutzt fast dieselbe Sprache wie Kautsky, um dies darzustellen. Was wir hier trassieren mit dieser Cooperation Manufacture Industrie, ist die vertiefende soziale Qualität des Kapitals, die den mittelalterlichen Austausch unter unabhängigen Produzenten durch den gesellschaftlichen Zusammenhang der Maschinerie ersetzt. Also, wenn wir in diese mittelalterliche Vorgeschichte, das in einem gewissen Sinne für Engels schon proto-bürgerlich ist, was da ist und dann wie genau wir das Aufkommen der sozialen Frage des 19. Jahrhunderts, wie genau das aufzufassen ist. Auf der ersten Ebene besteht der materiell-technische Arbeitsprozess für Personen in der Zusammenarbeit, in der direkten lebendigen Arbeit der Arbeiter. Ein kollektives Produkt, ein soziales Ganzes, geht über die individuellen Beiträge der Arbeiter hinaus, ist aber immer noch materiell konstituiert durch ihre technische Organisation. Oder wie Kautsky es schreibt, Zitat, die gleichzeitige Anwendung vieler Arbeiter am gleichen Ort zur Erzielung eines bestimmten Resultats führt zu ihrem planmäßigen Zusammenwirken, das heißt zur Kooperation. Diese schafft eine neue gesellschaftliche Produktivkraft, die mehr und anders ist als die Summe der einzelnen Produktivkräfte, aus denen sie besteht. Zitat zu Ende. Für Bestimmung ist es auf dieser Ebene denkbar, die Produktionsmittel zu ergreifen und das gesamte soziale Produkt neu zu verteilen oder den Kommunismus, da der Arbeitsprozess und das Produkt ein materialwissenschaftliches Kontinuum bildet. Im nächsten Schritt, dem der Manufaktur, ist laut Pastone die arbeitsökonomische, arbeitszeitreduzierende Wertform nun ein wesentlicher Bestandteil des Arbeitsproduktionsprozesses, auch wenn das gesamte soziale Produkt immer noch aus dem direkten materiellen Arbeitseinsatz der Arbeiter besteht. Wie Kautsky schreibt, Zitat, die Herstellung einer Ware ist in der dazu gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit ist, wie wir wissen, eine Forderung der Warenproduktion überhaupt. Sie wird erzwungen durch die Konkurrenz. Mit der Entwicklung der kapitalistischen Manufaktur wird aber die Herstellung einer bestimmten Produktenmenge innerhalb der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit auch zu einer technischen Notwendigkeit. In diesem Stadium greift eine einfache Umverteilung des Arbeitsprodukts zurück zur Arbeit, wo man nicht für Profit, sondern für den Gebrauch und Konsum produziert, nicht mehr als die ökonomisierende, arbeitsreduzierende Funktion des Arbeitsprozesses. Also wir können ein neues Ziel geben, aber das verändert noch nicht, wie diese technische Notwendigkeit jetzt intrinsisch zum Prozess ist. Wir produzieren vielleicht dabei industrielle Mengen von Produkten für den Gebrauch, nicht Gewinn, aber der Arbeiter selbst ist immer noch Rohbrennstoff für einen extrinsischen Prozess der Arbeitszeitverkürzung. Für Pastone ist es also nur auf der dritten Ebene, der eigentlichen Industrie, der Fall, dass der Kommunismus denkbar wird, denn in diesem Schritt ist das kollektive soziale Produkt des Arbeitsprozesses ganz die Funktion nicht der direkten menschlichen Verausgebung von Arbeitszeit, sondern direkt von Wissenschaft und Technologie, was bedeutet, dass der Verbrauch von lebendiger Arbeit durch Kapital für sein eigenes Ziel total geworden ist. Wie Kautsky schreibt, Zitat, in der Manufaktur war die Teilung der Arbeit noch vorwiegend subjektiv. Der Einzelprozess war der Person des Arbeiters angepasst. Im Maschinensystem besitzt die große Industrie einen ganz objektiven Produktionsorganismus, der dem Arbeiter fertig gegenübersteht und dem daher dieser sich anzupassen hat. Die Kooperation, die Verdrängung des vereinzelten Arbeiters durch den Vergesellschafteten ist nicht mehr zufällig, sondern die Natur des Arbeitsmittels diktierte technische Notwendigkeit. Zitat zu Ende. Nur in der Großindustrie ist die Arbeit zum Objekt des Kapitals und das Kapital zum eigenen Subjekt geworden. Die menschliche Arbeitszeit wird nicht reduziert, um lebendige Arbeit zu emanzipieren, sondern einfach um Kapital anzusammeln. Eine postkapitalistische Zukunft ist jetzt vorstellbar, weil das gesamte soziale Produkt tatsächlich eine Funktion von Wissenschaft und Technologie ist. Da die soziale Definition von Reichtum, das heißt Wert, immer noch durch die Vorausgebung abstrakter sozialer Arbeit bestimmt wird, wird diese Funktion aber regressiv und führt, wie Kautsky unverstanden es ausdrückt, zu Robots und Sweatshops. Kautsky sagt sogar, dass jetzt die Maschinen selbst auf unbewusste und sozial regressive Weise der revolutionäre Agent der Geschichte sei. Also, die Maschinen schließt in dem Sinne lebendige und tote Arbeit. Also, es ist dieselbe Produktivkräfte, die da zum historischen Subjekt werden, sozusagen. Also, die Maschine, also diesen historischen Selbstwiderspruch der Gesellschaft, nennt Kautsky der revolutionäre Agent. Gronau und Pistone legen ihren Finger auf die gesamtgesellschaftliche Vermittlung der wahren Form der Arbeit, aber versuchen in diesem Sinne den historischen Widerspruch dieser gesellschaftlichen Produktion mit sich selbst in jeweils zwei gegenseitige Richtungen aufzulösen. Aus der Anerkennung der gesellschaftlichen Charakter der Arbeitskraft, also der Klassenspaltung zwischen toter und lebendiger Arbeit, geht es Gronau um den sozialen Charakter der industriellen Produktivkräfte. Und von dem sozialen Charakter der Produktivkräfte, also auch dem sozialen Charakter ihrer technologischen Funktion als Kapital, schließt Pistone zum Zweck der Ablehnung der bürgerlichen Vorstellung von Arbeit als Eigentum. Also auf eine gewisse, so höhere Ebene, diese 1970er, zumindest mit diesen zwei Autoren, die ich vor Auge habe, die wiederholen diese 20er, 30er stalinisierte technologischen oder sozialen Klassendeterminismus. Aber ohne, also wir lassen weg diesen Privateigentum in den Produktionsmitteln und, like, und den Markt sozusagen. Wir lassen das weg. Der Widerspruch ist bloß so innerhalb Zeit, das ist so erst ein zeitlicher Widerspruch. Aber trotzdem, für Gronau geht es um also bürgerlichen, privat, also individuelles Eigentum in Arbeit, also diese ursprüngliche revolutionäre bürgerliche Vorstellung, die dann also Industriearbeitskräfte ist. Und da ist die Klassenspaltung. Und für Pistone, also er lässt diesen ganzen bürgerliche Privateigentumssache fallen. Also, und er liest nur diese industrielle Produktivkräfte, also diese aufkommende soziale Frage der Industrie, bloß als diese like, historische Potenz zwischen also tote und lebendige Arbeit. Und kommt dabei zu dem Vorwurf, der traditionelle Marxismus sei bloß also Arbeit behauptend, also die Arbeit zu realisieren. Also sie sind schon an der vorbei, sozusagen. Das bedeutet, kurz gesagt, dass Pistone und Gronau gegen den traditionellen Marxismus der Zweiten Internationale am Endziel der Selbstabschaffung des Proletariats festhalten, indem sie den subjektiven Faktor der Geschichte fallen lassen. Und diesen subjektiven Faktor der Geschichte den ersten konkreten Schritt, durch den sich das Proletariat als Klasse konstituieren würde, die bewusst ihre eigene Arbeitszeit durch universelle Arbeit verkürzt. Dies liegt daran, dass der traditionelle Marxismus, wie Yuka Gronau in seiner Kritik an Kautsky darlegt, nicht nur die Selbstabschaffung des Proletariats beinhaltet habe, sondern auch das Zusammenschließen kleinbürgerlicher sozialistischer Intellektueller mit der Arbeiterbewegung in einer sozialistischen Massenpartei, die darauf abzielte, die Staatsmacht zu übernehmen zum Zwecke des politischen, demokratischen und sozialen Durcharbeitens dieses industriellen Widerspruchs. Oder, wie Engels es in diesem Anti-Birning-Text ausdrückt, Zitat, das Staatseigentum an den Produktivkräften ist nicht Lösung des Konflikts, aber es birgt in sich das formelle Mittel, die Handhabe der Lösung. Diese formellen Mittel stellen keine unmittelbare Beziehung zwischen produktiver Technik und Natur dar, noch behaupten sie bloß wieder das obsolet gewordene bürgerliche Recht auf Arbeit. Die Maschinerie ist einfach das industrielle Selbstverhältnis von Arbeit. Arbeitskraft und Maschinerie, variables und festes Kapital, lebendige und tote Arbeit, bilden einen sozialen Selbstwiderspruch und dabei zumindest damals ein potenzielles historisches Subjekt. Ja, also kurz gesagt, die These ist, dass man kann diese technische Seite und diese soziale Seite zusammen als eine gesamtgesellschaftliche Totalität, als einen historischen Widerspruch. Wenn man dieses Ziel hat, auch wenn negativ ausgedrückt, der Fortführung der Revolution. Und es ist gerade dieses politische, historische Subjekt werden, das aus den Augen also gelassen wird, was dann in diesen Arten von Antinomien notwendigerweise führt. Und ja, also das, im Grunde genommen, was ich sage, es geht um die Selbstaufhebung der proletarischen Arbeit für Engels und Kautsky, genau wie Pistone und Gronau. Aber es ist diese politische, historische Frage, die dazwischen steht, was wirklich also, das die Sache ist. Und jetzt gebe ich das über zu Flo, der diese politische, historische Revolution. Ja. Ja, danke, Clint. Ja, wie gerade schon gesagt, Clint hat eher jetzt die ökonomische Seite beleuchtet, das heißt, inwiefern die Befreiung durch die Maschine in einen Selbstwiderspruch geraten ist. Ich werde jetzt eher auf die politische Seite Bezug nehmen, das heißt, ich möchte zeigen, inwiefern Kautsky die Befreiung durch die Republik verstand als etwas, das im Zuge der industriellen Revolution ebenfalls selbstwidersprüchlich geworden ist. Ich möchte aus der Perspektive Kautskys am Beispiel Frankreichs nachzeichnen, inwiefern sich das Wesen und der Klassencharakter des Staates im 19. Jahrhundert verändert haben. Das heißt, es geht um die Entstehung des bonapartistischen Staates. Genau, zudem möchte ich zeigen, in welchem Zusammenhang die Pariser Kommune zum Bonapartismus steht und welche Lehren Kautsky aus der Kommune zieht. Und ich werde mich an den drei Schlüsseljahren oder vier Schlüsseljahren 1789, 1793, 1848 und 1871 entlanghangeln. Dann kommen wir zuerst zu 1789, zur Ersten Republik. Ich muss noch vorweg sagen, ich muss einiges an historischen Details auslassen. Das heißt, das könnte teilweise ein bisschen unübersichtlich werden mit diesen Sprüngen, aber aus Zeitgründen geht das leider nicht anders. Dann 1789. Die feudale Monarchie trieb Frankreich in eine elendige Lage. Es gab verlorene Kriege, Korruption, das Land lag im ökonomischen Ruin. Die Niederwerfung dieses Regierungssystems war also zur Lebensfrage für die gesamte Nation geworden. Und somit im Interesse aller nicht direkt an der Staatsmacht Beteiligten. Diese Niederwerfung war damals, wie Kautsky sagt, schon nur möglich aufgrund des Eingreifens der unteren Volksschichten, das heißt Kleinbürger, Bauer und Proletarier. Sie bewaffneten sich, erstimmten die Bastille, hoben die feudalen Lasten auf und gingen über zur Selbstverwaltung der Gemeinden. Es kam dann letztlich zur Konstituierung der Nationalversammlung. Nur ganz kurz die wesentlichen Beschlüsse der Nationalversammlung in 1789. Es war letztlich die Bestätigung dessen, was das Volk ohnehin bereits vollzogen hatte. Es war eine vollständige Selbstverwaltung der Gemeinde. Die Nationalgarde fungierte als bewaffnete Macht der bewaffneten Bürger mit selbstgewählten Offizieren. Die Departements haben sich selbst verwaltet. Die Wahl der Richter wurde durch das Volk, geschah durch das Volk und so weiter. Das Volk macht sich also die Mittel der Klassenherrschaft zu eigen. Das heißt Staatsverwaltung, Rechtsprechung, Armee, Kirche. Die Lasten der Erhaltung des Staatswesens wurden dann auf die höheren Klassen abgewälzt, in erster Linie durch eine Umwälzung des Steuerwesens. Kautsky meint, dass sich im Steuerwesen der soziale Charakter eines Staatswesens zeige. Das heißt, es wurde umgestellt von vormals indirekten Steuern, die immer eher zugunsten der besitzenden Klassen sind, dann eben hin zu direkten Steuern. Die eher im Interesse tendenziell der unteren Klassen sind. Wie bereits erwähnt, all das wurde maßgeblich vollbracht durch das unterstützende und vorwärtstreibende Eingreifen des Proletariats und Kleinbürgertums im Kampf der Bourgeoisie gegen die Monarchie. Allerdings, die Bourgeoisie war recht frühzeitig von Beginn an eigentlich durch ihren Klasseninstinkt vor allzu vielen Konzessionen gewarnt. Daher wurde bald eine Unterscheidung zwischen Aktiv- und Passivbürger eingeführt. Das heißt, nicht das Volk wurde bewaffnet, sondern nur der Aktivbürger. Nur der Aktivbürger konnte Gemeindevertreter, Richter und so weiter wählen. Und Aktivbürger war, wer eine bestimmte Höhe an Steuern gezahlt hat. Also hier war auch wieder so eine gewisse Hürde, die dann wieder übermäßig besitzende Klassen begünstigte. Es gab einen Schutzwall der Bourgeoisie gegen das Proletariat. Der bestand unter anderem in Zensur, darin, dass es weiterhin eine Berufsarmee gab, die neben der Nationalgarde bestehen blieb und die immer noch gegen das Volk eingesetzt werden konnte. Und eben das Mittel der Monarchie blieb erhalten, wenn auch in einer unter dem Parlament oder dem Parlament untergeordnet. Aber es hatte noch beispielsweise das Kommando über Armee, durfte regierende Minister ernennen und so weiter. Die Monarchie und die Armee, so sagt Kautsky, ist also das letzte Schutzwerk gegen den Andrang des revolutionären Volkes aus Kleinbürgern und Proletariern. Genau, diese Entwicklung oder diese Unterteilung zwischen Aktivbürger und Passivbürger wurde derart zum Problem, dass die Bürger aufbegehrten, die unteren, das revolutionäre Volk aufbegehrte, was letztlich dazu führte, dass Lafayette mit 1791 mit der bürgerlichen Nationalgarde anrückte und die Menschenmenge unter einem blutigen Gemetzel auseinanderjagte. Kautsky sagt, Zitat, das war die würdige Einleitung des Klassenkampfes von Bourgeoisie und Proletariat. Die Bourgeoisie musste sich wünschen, dass die Revolution zu einem Abschluss komme. Sie hatte erreicht, was sie wollte und was sie brauchte. Und jeder weitere Schritt auf dem Weg der Revolution musste sich gegen das Eigentum, das heißt gegen die Bourgeoisie selbst wenden. Genau, wie gesagt, diese Unterscheidung maßgeblich war dafür verantwortlich oder die Unzufriedenheiten mit dieser Unterscheidung zwischen Aktiv- und Passivbürger, die dann eben von den Passivbürgern nicht akzeptiert wurden, mündeten letztendlich in dem, was Kautsky die erste Pariser Kommune nennt, besser bekannt als Schreckensherrschaft. Wir befinden uns dann jetzt im Jahr 1793. Das Wesentliche zur Schreckensherrschaft, sie war getragen von den unteren Volksklassen. Sie entsprang, wie Kautsky sagt, mit Notwendigkeit aus den Verhältnissen, war aber mit gleicher Notwendigkeit auch zum Scheitern verurteilt, weil die Möglichkeit einer gesellschaftlichen Produktion noch nicht gegeben war, die Möglichkeit, die Gesellschaft auf einer individuellen Ebene zu organisieren, auf individueller Produktion, war bereits obsolet. Die Monarchie wurde in Trümmer geschlagen, das allgemeine Wahlrecht proklamiert, die alte Armee aufgelöst, das Volk bewaffnet und der Reichtum der Reichen wurde dazu eingesetzt, Armeen und die Armen zu ernähren. Allerdings, sagt Kautsky, das Problem war, dass die Warenproduktion bestehen blieb und somit auch die aus ihr entspringenden Zwänge und Probleme. Es bildete sich beispielsweise eine neue, vom Volk getrennte Offizierskaste mit kapitalistischen Instinkten und Interessen heraus, was sich auf letztendlich zugunsten der Bourgeoisie auswirken musste. Das zentrale Problem war für Kautsky, dass die ökonomischen Bedingungen noch nicht weit genug fortgeschritten waren, als dass das Proletariat die Herrschaft hätte ausüben können. Der Herrschaft zwischen der politischen Macht des Proletariats und seiner ökonomischen Lage und hinzu kam noch die Bedrängung, die auswärtige Bedrängung durch den Krieg, hatten die enormen Zwangs- und Terrormaßnahmen dann zur Konsequenz. Also irgendwie musste man das noch organisieren und das hatte dann diese Zwangs- und Terrormaßnahmen zur Konsequenz. Auf die möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Nur ganz kurz, am 9. Thermidor, das ist der 27. Juli 1794, wurde Robespierre gestürzt. Das war der entscheidende Wendepunkt. Von April bis Mai 1795 wurden die Vorstädter von Paris in blutigen Kämpfen niedergestreckt und am 27. Mai 1797 wurde Babeuf als hingerichtet, was Kautsky als letzten Akt der Niederwerfung der niederen Volksmassen durch die revolutionäre Bourgeoisie versteht. Nach und nach wurden dem Volk die Machtmittel abgenommen, das heißt Waffen des physischen Kampfs. Nationalgarde wurde wieder zur bewaffneten Bourgeoisie, die Armee sonderte sich wieder vom Volke ab und so weiter. Vereine wurden aufgelöst und auch die unteren Klassen wurden auch wieder der Macht des Stimmzettels beraubt, indem das Wahlrecht eben wieder an direkte Steuern geknüpft war. Und zudem kam noch, dass man ein indirektes Wahlsystem durch Wahlmänner einführte. Die Herrschaft des niederen Volkes war also gebrochen, aber damit auch, wie Kautsky gesagt, das Schicksal der Republik besiegelt. Die Armee war wieder vom Volke losgelöst, über und gegen diese gestellt. Napoleons Staatsstreich 1799 war deshalb die Vollendung des Staats, des Werks der republikanischen Bourgeoisie, die neue Staatsgewalt zu einem Werkzeug der Klassenherrschaft zu machen. Es ging nicht mehr um Selbstverwaltung der Departements, sondern Verwaltung durch eine zentralisierte Bürokratie. Dann machen wir jetzt einen Sprung in das Jahr 1848. Wir müssen bedenken, dass sich die Bedingungen im Vergleich zu 1793 enorm verändert haben. Das Kampffeld, die Waffen und die Kämpfer. 1793 waren noch maßgeblich Kleinbürger, standen vorne dran. Seitdem hat sich eine Entwicklung vollzogen, die den Kleinbürger immer mehr verdrängte, wodurch er auch an revolutionärer Energie einbüßte und der Zusammenhang zum Proletariat wurde gelockert, das jetzt ein eigenes Bewusstsein mit eigenen Zielen herausbildete allmählich. 1848 wurden die unteren Volksklassen dermaßen zur Gefahr, dass die Republik auch für die Bourgeoisie unvermeidlich wurde. Damit sie eine Regierung bilden konnte, musste die Bourgeoisie sich letztlich zur Republik bekennen. Also man sieht das nicht, dass es lag nicht nur an dem Aufbegehren im Proletariat, sondern auch daran, dass sich eine Spaltung innerhalb der Bourgeoisie vollzogen hat. Das sieht man dann an den beiden Königshäusern der Bourbonen, ich glaube die Girondisten und die Orleanisten, die, sobald es um die Frage der Monarchie geht, nicht mehr miteinander vereinbar sind und sich dann quasi auf die Republik stützen müssen, um überhaupt eine Grundlage für eine gemeinsame Herrschaft zu haben. Das Proletariat war in den Februartagen, also zur Zeit der Februarrevolution 48, nicht in der Lage, das bürgerliche Regime zu stürzen, sondern einzig dazu, die Monarchie unmöglich zu machen, das heißt, an ihre Stelle die Republik zu setzen. Die Bourgeoisie war dann gezwungen, die Aufgabe auszuführen, die Republik in ein Werkzeug bürgerlicher Klassenherrschaft zu verwandeln, und sie war nun gezwungen, selbst gegen das Proletariat zu regieren. Die Hauptaufgabe, so Kautsky, der neuen Regierung war, die Militärmacht nach Paris schicken und das Proletariat entwaffnen. Es kam dann zur Juni-Insurrektion, zur blutigen Juni-Insurrektion. In der Folge, das Proletariat wurde dann niedergeschlagen bei der Juni-Insurrektion, und in der Folge wurde dem Proletariat alles genommen, was es durch den Sieg über die Monarchie erobert hatte. Die Presse wurde geknebelt, Vereine wurden aufgelöst, die Nationalgarde wurde wieder auf die Bourgeoisie beschränkt. Das allgemeine Wahlrecht wurde aufgehoben, weil es wieder an bestimmte Bedingungen geknüpft wurde. Und Kautsky gesagt, dass in Anbetracht der Erhebung des Proletariats die Republik nun benutzt wurde, oder die Staatsmacht jetzt oder die Republik vereinigte die besitzende Klasse, und dadurch wurde sie jetzt zum Zwecke des Kampfs des Kapitals gegen die Arbeit genutzt. Im Zuge dessen wurde allerdings die exekutive Gewalt mit zunehmender Repressionsmacht ausgestattet, was sich letztlich auch gegen die Nationalversammlung wenden musste. Die Konsequenz war, und Kautsky betrachtet das als eine notwendige Folge der Junischlacht, das Zweite Kaiserreich. Dieser Staatsstreich von Louis Bonaparte, das ist wichtig zu betonen, wurde durch allgemeine Wahl demokratisch legitimiert. Er gab dabei vor, sich einerseits auf die Bauern zu stützen. Er gab vor, die von der Arbeiterklasse gestellte Frage zu beantworten. Er gab außerdem vor, die Bourgeoisie zu retten durch Perpetuierung ihrer ökonomischen Herrschaft über die Arbeiterklasse. Und er gab vor, alle Klassen unter einem nationalen Schirm zu vereinigen. Marx stellte diesbezüglich fest, Zitat, in Wirklichkeit war es die einzig mögliche Regierungsform zu einer Zeit, wo die Bourgeoisie die Fähigkeit, die Nation zu beherrschen, schon verloren und wo die Arbeiterklasse diese Fähigkeit noch nicht erworben hatte. Zitat Ende. Das aus dem Bürgerkrieg in Frankreich von Marx. Ja, eine der ersten Handlungen des Kaiserreichs war dann wieder so eine gemächliche Versöhnung mit der Arbeiterklasse. Das heißt, das allgemeine Wahlrecht wurde wiederhergestellt und es wurden allgemein weitere Konzessionen gemacht. Der bonapartistische Staat zeichnet sich allerdings dadurch aus, dass gerade durch solche Konzessionen die verschiedenen Klassen und Rackets gegeneinander ausgespielt werden. Die Bourgeoisie war ihres Machtmittels zwar mehr oder weniger beraubt, das Parlament war zu völliger Machtlosigkeit verurteilt, allerdings brachte das Kaiserreich den Schutz des Eigentums und vor allem wirtschaftlichen Aufschwung. Was bedeutet 1848 also die Auswirkungen der industriellen Revolution und die mit ihr einhergehende permanente Krise der bürgerlichen Verhältnisse ließen die soziale Frage aufkommen und die Forderung der Arbeiter nach einer sozialen und demokratischen Republik. Diese Forderungen allerdings deuteten über bürgerlich-kapitalistische Reproduktionsformen hinaus. Das heißt, die Gesellschaft spaltete sich wirklich in unversöhnliche Klassengegensätze. Der bonapartistische Staat ist letztlich ein negativer Index dieser Entwicklung. Das heißt, er ist die Verselbstständigung des Staates in Form der exekutiven Gewalt über und gegen die Gesellschaft und letztlich nichts anderes als Ausdruck für die Unfähigkeit der bürgerlichen Gesellschaft, sich selbst zu managen. Bonaparte erscheint, wie Marx sagt, als Retter der Gesellschaft. Wir möchten einen kurzen Exkurs machen und auf den Sozialismus in der Zweiten Republik eingehen. Das Proletariat ist damals gespalten in drei Hauptrichtungen. Das ist zum einen der Blanquismus, der zeichnet sich aus durch eine direkte Anknüpfung an den Babefismus, der seinerzeit wiederum die Fortsetzung des Jakobinismus und dessen Übersetzung ins Proletarische war. Der Blanquismus trachtet danach, durch zahlreiche proletarische Aufstände Paris unter Kontrolle zu bringen, des Proletariats zu bringen, und dann sukzessive eine sozialistische Produktionsweise aufzuzwingen. Und das Proletariat sollte geleitet werden durch eine streng zentralisierte Organisation. Wie Kautz gesagt, übersahen die Blanquisten allerdings die Verschiedenheit der Situation, also der Unterschied zwischen 1793 und 1848. Es hatte sich ein viel schärferer Gegensatz zu den Bedürfnissen der Masse der Bevölkerung herausgebildet als 1793. Es hätte somit Hängt Flo bei euch auch? Ja, ich denke schon. Ja. Flo. Da bist du. Okay, kann man mich jetzt wieder hören? Das Internet war plötzlich weg. Ja. Okay. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ich habe das jetzt nicht genau mitbekommen. Also Jakobiner enden in Napoleon und Babeuf und Louis, und Blanqui, August ja, okay. Blanqui kommt aus Babeuf. Mhm. Ja. Okay, also ich wiederhole das einfach nur nochmal ganz schnell. Es geht dem Blanquismus darum, Paris durch zahlreiche Aufstände unter Kontrolle zu bringen und letztlich dann eine sozialistische Produktionsweise aufzuzwingen. Und es geht um eine streng zentralisierte Organisation. Das große Problem war die Verschiedenheit zur Situation der 1848 zu der Situation 1793. Also es hatte sich ein viel schärferer Gegensatz zu den Bedürfnissen der Masse der Bevölkerung aufgetan und es hätte somit weit größere Macht- und Repressionsmittel bedurft, um erfolgreich zu sein. Dann kommen wir zum Proudhonismus. Der Proudhonismus hegte ein großes Misstrauen gegen Revolution und Staatsveränderungen und den Staat selbst. Die Emanzipation des Proletariats sollte sich nicht durch Eroberung des Staates vollziehen, sondern durch Umformung der ökonomischen Verhältnisse. Man beschränkte sich auf die Gründung von Versicherungskassen, Tauschbanken und Genossenschaften. Das heißt, es waren alles Mittel, die laut Kautsky entweder ganz utopisch waren oder wie die Tauschbanken oder eben Mittel, die in einem weiteren Kontext ganz nützlich sein konnte der sozialistischen Bewegung, aber getrennt für sich eher problematisch und schädlich waren. Genau. Weiter geht's. Eine dritte Richtung war noch Louis Blanc. Er hatte weit größeren Einfluss als die anderen bei Ausbruch der Revolution. Er stand für die Anerkennung der Bedeutung der Staatsgewalt für das ökonomische Leben und die Umwandlung der Gesellschaft. Der Gegensatz zu Blanqui bestand darin, dass er das Proletariat nicht in revolutionärem Kampf der Bourgeoisie entgegensetzen wollte, sondern vielmehr die Möglichkeit darin sah, einen bestimmten Teil der besitzenden Klasse dann auch von der Notwendigkeit des Sozialismus zu überzeugen. Das führt letztlich dazu, wie Kautsky sagt, dass der Klassenkampf quasi suspendiert wird. Blanc setzt dann auf das Wohlwollen der Bourgeoisie. Seine Mittel der Wahl sind vor allem die Macht der Redner und der Presse und der Literaten. Kautsky konstatiert, dass jede der drei Richtungen der revolutionären Tradition von 1793 verhaftet war, was ein entscheidendes Moment ihrer Schwäche darstellte. Der Blanquismus knüpfte noch direkt an den Jakobinismus an und an seine Illusionen an. Der Proudhonismus griff, wie Kautsky gesagt, den Katzenjammer auf, den das Scheitern der Illusionen der großen Revolution hervorgerufen hat. Und in Louis Blanc waren die großen Erinnerungen lebendig, die sich in diesen Revolutionen von verschiedenen Klassen eben zeigten. Wichtig ist zu erkennen, im ganzen internationalen Sozialismus finden wir immer wieder diese drei Richtungen. Die eine, die das Proletariat durch die Eroberung der politischen Macht im Kampf gegen die Bourgeoisie befreien will. Die zweite, die das Wohlwollen der Staatsmacht oder eines Teils der Bourgeoisie gewinnen. Und die dritte, die hinter dem Rücken des Staates ohne viel Politik durch die ökonomische Organisation des Proletariats emanzipieren will. Wichtig ist zu erkennen, dass oder die Lebenskraft dieser drei Richtungen rührt laut Kautsky wohl daher, dass jede von ihnen ein notwendiges Stück des proletarischen Befreiungskampfes repräsentiert. Das Proletariat, zu Kautsky, kann sich nicht befreien, wenn es nicht als selbstständige, die Staatsmacht erobernde politische Organisation sich konstituiert. Es kann nicht sich vermittels eines Putsches vollziehen, sondern es muss eine langsame und mühevolle Arbeit sein. Es setzt ökonomische Organisation voraus. Es kann nicht einfach unter der Ignorierung des bürgerlichen Staats vollziehen. Und wir können also konstatieren, dass jede der drei Richtungen ein wahres Moment enthielt, allerdings in einen Irrtum geraten musste durch die Isolierung von der Totalität der proletarischen Bewegung. Etwas später begann dann noch der Aufstieg einer neuen Richtung, nämlich des Marxismus, den Kautsky versteht als Zusammenfassung alles dessen, was an lebensfähigen Keimen in den drei Richtungen des französischen Sozialismus enthalten war. Analog zum Blanquismus sieht Marx die Notwendigkeit der Eroberung der politischen Macht, die als eine unentbehrliche Vorbedingung zu verstehen ist. Man sieht aber auch durchaus, dass eine kleine Anzahl von Verschwörern nicht einfach ausreicht, sondern es braucht schon auch eine Organisation als selbstständige politische Partei, fundierend auf der Mehrheit des Volkes. Genau, okay. Dann gehe ich über zu 1871, nämlich zur Pariser Kommune. Kautsky versteht es als eine erstaunliche Leistung des Pariser Proletariats. Das findet nämlich eine äußerst missliche Lage vor, Misswirtschaft und Bankrott des Kaiserreichs, Elend der Belagerung und so weiter. Dem Proletariat wurden nun die Verhältnisse plötzlich durch die Verwaltung dieses völlig ruinierten Gebiets aufgezwungen. Und es hatte im Krieg eine neue Verwaltung aufzubauen, was laut Kautsky auch hervorragend gelungen sei. Paris sei noch nie so gut verwaltet gewesen wie unter der Kommune. Ganz kurz, was waren so praktische Forderungen und Organisationsversuche der Kommune? Es lief alles auf denselben Typus der Demokratischen Republik hinaus. Die Kommune war eine arbeitende Körperschaft, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit, also keine parlamentarische. Es gab das allgemeine Stimmrecht, das die Stadträte in den verschiedenen Bezirken wählte. Die waren jederzeit verantwortlich und jederzeit absetzbar. Die Polizei wurde all ihrer Eigenschaften entkleidet und in das Werkzeug der Kommune verwandelt. Beamte ebenso. Beamte mussten auch, oder der öffentliche Dienst musste für einen Arbeiterlohn verrichtet werden. Es wurde eine Volksmiliz gegründet. Und so weiter. Wichtig ist, dass die Einheit der Nation nicht gebrochen werden sollte von der Kommune, sondern im Gegenteil organisiert werden sollte durch diese Kommunalverfassung, die in der Kommune erlassen wurde. Diese Einheit sollte eine Wirklichkeit werden, eben durch die Vernichtung der Staatsmacht, welche sich für die Verkörperung dieser Einheit ausgab, aber unnachgiebig und überlegen sein wollte gegenüber der Nation. Das Versagen der Kommune bestand laut Kautsky einerseits im Kriegswesen und in der Politik. So bei so eher praktischen Aufgaben der sozialen und politischen Organisation, teilweise bei so kleineren Aufgaben, da einigte sie sich, wie Kautz gesagt, instinktiv und rasch auf das Notwendige, auch wenn es ihren Theorien widersprach. Also auch der, man muss sehen, der Proudhonismus war grundsätzlich von der Theorie her natürlich gegen dieses revolutionäre Aufbegehren. In der Praxis hat er dann aber seine Positionen auch, oder haben die Proudhonisten ihre Positionen auch ziemlich verändert. Aber wie gesagt, der militärische und politische Kampf war das große Problem der Kommune, weil sich zeigte, dass die moderne Produktionsweise und ihre sozialen Kämpfe im Proletariat wohl aus sich allein die Fähigkeit sozialer und politischer Organisation entwickeln, nicht aber ohne weiteres die des höheren Kriegshandwerks oder der hohen Politik. Es wäre ein rasches und einheitlich und konsequentes Handeln erforderlich gewesen. Das war jedoch nicht möglich, da das Proletariat keine einheitliche politische Organisation mit bestimmten Zielen vorfand, die Krieg und Politik hätten leiten können. Laut Marx war dieser Ruf nach der sozialen Republik nur das unbestimmte Verlangen nach einer Republik, die die Klassenherrschaft selbst beseitigt. In der Kommune habe man, wie Marx sagt, die bestimmte Form dieser Republik gefunden. Die Kommune war demnach die, Zitat, endlich entdeckte politische Form, unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen konnte. Sie sollte also fungieren als Hebel zum Zwecke des Umsturzes der ökonomischen Verhältnisse. Die Kommune war außerdem, wie Marx betont, immer im vollen Sinne international. Das heißt, sie dient als Vorbild der Befreiung der Arbeit auf der ganzen Welt. Man kann sagen, sie wanderte dann quasi von Westen bis nach Osten, diese Vorstellung der Kommune. International, muss man feststellen, war allerdings auch die bonapartistische Konterrevolution. Die nationalen Regierungen waren nämlich eins, solange es gegen das aufbegehrende Proletariat ging. Also es war maßgeblich Bismarck, der die Kommune niedergemetzelt hat. Für Marx, so bleibt festzuhalten, war die Kommune gerade der dialektische Gegensatz zum Kaiserreich. Es war die Diktatur des Proletariats, die selbst im Sinne eines kritischen Bonapartismus auftritt und das notwendige Management der Gesellschaft übernimmt, um so die Bedingungen der bewussten Selbstaufhebung herzustellen. Oh, wir sind in der Zeit schon recht fortgeschritten. Ich komme jetzt noch kurz zur Dritten Republik. Nach der Niedermetzlung der Proletarier war dann wieder frei geworden für die, wie Kautsky ironisch sagt, Monarchie. Das heißt, die Dritte Republik, also die bonapartistische Konterrevolution. Die Erste Republik hatte sich noch gehütet, einen Einzelnen an die Spitze des Staates zu setzen. Auch die Zweite hatte erst nach der Juni-Schlacht das Bedürfnis empfunden, die ganze exekutive Gewalt in einer einzigen Hand zu vereinigen. Die Nationalversammlung der Dritten Republik allerdings glaubte von vornherein nicht auskommen zu können, ohne eine einheitlich zusammengefasste und zu energischem Handeln geeignete Exekutivgewalt. Einige der erlassenen Maßnahmen nur ganz kurz. Die Einrichtung der Präsidentschaft wurde nicht nur zu einer dauernden Einrichtung, sondern die ging bei der Festsetzung, 1875 war das, glaube ich, noch über die Befugnisse des Präsidenten von der reaktionären Kammer von 1848 hinaus. 1848 war die Amtsdauer des Präsidenten 4 Jahre, nun sind es 7. 1848 war ihm der Oberbefehl des Heeres versagt, 1875 erhielt er ihn. In der Zweiten Republik war er noch für seine Amtsführung verantwortlich. Jetzt sind seine regierenden Minister. Genau, 1848 war die Kammer permanent. Das heißt, der Präsident konnte sie nicht vertagen. Jetzt kann er dies quasi ohne Zustimmung des Senats tun. Also man sieht, es hat sich eine ganz starke Entwicklung hin zu den Exekutivbefugnissen gegeben. Kautsky sagt, der einzige Unterschied zwischen einem konstitutionellen Monarchen und dem Präsidenten der Dritten Republik ist der, dass letzterer gewählt wurde. Auch Beamtenposten wurden noch vermehrt. Auch die Richter werden weiterhin nicht vom Volk ernannt. Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in der Dritten Republik ging Hand in Hand mit der völligen Entwaffnung des Volkes. Außerdem, was ich noch recht interessant fand, hier war, dass die Verfassung von 1875 den Senat schuf, eine Einrichtung, die letztlich der Monarchie entlehnt war. Und der Senat war insofern ein nützliches Instrument, als die Mandatsdauer 9 Jahre ging. Das heißt, unpopuläre Entscheidungen können einfacher getroffen werden. Und die bürgerlichen Radikalen können sich dann dank des Senats ihren bürgerlichen Radikalismus ausleben, ohne befürchten zu müssen, dadurch die bestehenden Verhältnisse zu gefährden, weil der Senat letztendlich schon dafür sorgt, dass die Beschlüsse nur auf dem Papier bleiben. Der Senat ist nicht angewiesen auf den Arbeiterfang und dient deshalb als notwendige Ergänzung für die auf Arbeiterfang angewiesene bürgerliche Demagogie. Es gab noch weitere Aspekte wie die Steuerpolitik, die Erste Republik wollte Staatsausgaben noch in erster Linie durch direkte Steuern decken. In der Republik werden dann indirekte Steuern wieder zentral. Es gab dann auch das Koalitionsrecht, ging lange nicht über das Zweite Kaiserreich hinaus. Und lange Zeit war die einzige Leistung das Gesetz vom 14. März 1872, das die Internationale verbot und die Mitgliedschaft bei ihrem mit Gefängnis bedrohte. Und militärische Präsenz bei Arbeitskämpfen und Arbeiterschlechterei bei Streiks war das Kennzeichen der Dritten Republik. Hinzu kam noch enorme parlamentarische Korruption entstand. Das hing auch damit zusammen, dass überhaupt erst Geschäftspolitiker in der Form entstanden in der Republik oder in der verselbstständigten Staatsmacht. Kautsky stellt letztlich fest, dass es immer in gewisser Weise eine Oszillation gibt zwischen der russisch-bürokratischen und der amerikanisch-republikanischen Korruption. Das haben wir zwischen denen oszilliert der bonapartistische Staat. Die Verfassung von 1875 entstand unter den Nachwirkungen der Pariser Kommune und alles war darauf ausgerichtet, die Republik so zu gestalten, dass eine Herrschaft des Proletariats ausgeschlossen wurde. Mit dem, was unter dem Begriff Republik gefasst wird, Sukautsky, hat die Republik nicht mehr viel zu tun. Es wurden viel mehr Herrschaftsinstrumente der Monarchie übernommen und die Dritte Republik ist für Kautsky das Kaiserreich ohne Kaiser. Es bleibt jetzt festzuhalten, und danach bin ich fertig, wenn man die radikalen demokratisch-republikanischen Bestrebungen von 1789 beziehungsweise vor allem von 1793 ernst nehme, so kann man nicht mehr nur einfach auf die bürgerliche Republik setzen. Das wollte Kautsky klar machen. Die geschichtlichen Bedingungen hatten sich fundamental verändert. Die industrielle Revolution und der von ihr bedingte Selbstwiderspruch der bürgerlichen Verhältnisse ließen die soziale Frage in einer solchen Weise aufkommen, dass die Reproduktion des Kapitalismus in Gefahr gerät. Hier steigt der bonapartistische Staat ein und übernimmt das Management dieser zur Selbstregulation unfähig gewordenen Gesellschaft und perpetuiert so die kapitalistische Klassenherrschaft. Die Verwirklichung von 1789, 1793, die Befreiung der Arbeit, ist daher nur möglich als proletarische Demokratie, als Diktatur des Proletariats. Also eben die politische Form, für die die Pariser Kommune ein geschichtliches Exempel statuiert hat. Kautsky insistiert deshalb auf der Unterscheidung zwischen der bürgerlichen Republik, sowas wie die Dritte Republik, und der radikalen proletarischen Republik, verkörpert von der Pariser Kommune. Kautsky kritisiert, und das war auch der wesentliche Anlass seines Buches, den sogenannten republikanischen Aberglauben, das heißt die Annahme, die Republik sei an sich bereits frei von Klassenherrschaft. Sie sei an sich bereits Verwirklichung des Ideals, das 1793 den Massen vorschwebte. Kautsky sagt deshalb in Bezug auf die USA, aber das lässt sich allgemein auf Demokrat oder auf Republik auf die Republik anwenden. Zitat: Die wichtigste Aufgabe besteht heute darin, diesen republikanischen Aberglauben zu zerstören, den Arbeiter zur Einsicht zu bringen, dass er nicht minder ausgebeutet und geknechtet sei wie sein Genosse in der Monarchie, dass ebenso wie diese Demokratie ein Werkzeug der Klassenherrschaft geworden ist und dass sie erst dann wieder ein Werkzeug werden kann, diese Klassenherrschaft zu brechen, wenn er seinen republikanischen Aberglauben überwunden hat. Diese Einsichten führten dann letztlich dazu, das klang bereits an, nicht dazu, dass Kautsky die Republik an sich ablehnte, sondern wie es sich für einen stabilen Marxisten auch geziemt, hatte er letztlich einen dialektischen Begriff der Republik. Und ich schließe dann jetzt mit dem Zitat, das Clint bereits erwähnt hat, weil es wirklich ziemlich zentral zu sein scheint. Zitat: So kann dieselbe Republik, die den Boden für die Emanzipation des Proletariats bildet, gleichzeitig der Boden werden für die Klassenherrschaft der Bourgeoisie. ein Widerspruch, der aber nicht sonderbarer ist als etwa die widerspruchsvolle Rolle, welche die Maschine in der kapitalistischen Gesellschaft spielt, die gleichzeitig die unentbehrliche Vorbedingung der Befreiung des Proletariats und das Mittel seiner Degradierung und Knechtung ist. Diese Widersprüche sind allen gesellschaftlichen Institutionen in einer auf den Klassengegensatz aufgebauten Gesellschaft eigen. Ihre Aufzeigung kann nur demjenigen als ein Widerspruch im Denken erscheinen, der sich über diese Gegensätze in der wirklichen Gesellschaft nicht klar geworden ist. Wer sie erkannt hat, wird aus einer Kritik der bürgerlichen Republik ebenso wenig eine Verherrlichung der Monarchie herauslesen, wie er die Ausführungen, die Marx in seinem Kapital über die degradierenden Tendenzen der Maschine in der kapitalistischen Gesellschaft macht, als eine Verherrlichung des maschinenlosen Kleinbetriebs auffassen wird. Okay, das wäre es dann erstmal. Sorry, das ging jetzt viel länger als gedacht. Aber ja. Hey, danke, Flo. Ja, wir können also Löcher zu Fragen eröffnen. Kurz ganz wieder am Anfang, also so Teil von der Hypothese, die hier im Hintergrund ist, ist, dass also alle die Fragen und Probleme, die man im 20. Jahrhundert findet, die sind eigentlich nichts Neues. Die sind obskurer geworden, aber das, also wir haben uns stark auf den 19. Jahrhundert fokussiert, um diesen Rahmen aufzustellen. Und also, falls es Interesse gibt, also wir können auch also konkrete, also weil wir haben also nicht direkt, also diese 1889 bis 1914 bis 1917 Periode, wir haben das nicht direkt in den Fokus gestellt. Aber es gibt ein paar Sachen, die man also allgemein da sagen könnte, also zusammenfassend ein bisschen von dem, was Flo, also von diesem Kautsky-Text so vorgetragen hat. Also es ist Kautsky ganz klar, dass die soziale Frage im Kapitalismus sozusagen durch was er reaktionäre Demokratie nennt, also diese kleinbürgerliche Demokratie, also verschleiert werden kann. Und wenn, also ja, also wir können also so Demokratie, Imperialismus, diese Auseinandersetzung zwischen Korsch und Lenin und Kautsky über die Bedeutung der Kommunen. Wir können das auch aufgreifen. Aber ja, das so aber die Idee ist, dass wir können das, diese Frage nicht aufgreifen ohne diesen historischen Horizont, dass Kautsky vorausgesetzt hat. Aber ja. Videos an, Fragen stellen, Kommentar. Ja, mich würde interessieren, also Flo, als du jetzt darüber gesprochen hast, wie Kautsky die Kommune irgendwie rezipiert, schien es mir vor allem, also scheint seine Rezeption ja durchaus irgendwie positiv zu sein, indem er sagt, ja, also genau das ist sozusagen die, in a way, wenn man sagt, irgendwie die Diktatur des Proletariats ist quasi die negative oder aus marxistischer Sicht die positive Seite des Bonapartismus. Also die Art und Weise, wie dieses Problem irgendwie historisch behandelt werden könnte. Und das einzige Problem scheint ihm ja zu sein, dass irgendwie das halt sozusagen militärisch und ich bin mir nicht mehr sicher, was du noch gesagt hast, also dass das irgendwie das Problem halt scheint, also dass man in so einer bedrängten Situation wie halt irgendwie dem drohenden Einmarsch der preußischen Truppen irgendwie da nicht quasi nicht dazu in der Lage war. Und ich wollte fragen, ob er, wie er das Nichtvorhandensein einer marxistischen Partei oder vielleicht eine, die in der Kommune wie in der Form nicht existiert hat, ob er dazu was sagt oder ob das was ist, was erst später, also das ist ja das, was dann so die orthodoxe Interpretation von so Lenin oder so ist und zumindest dann auch im 20. Jahrhundert im Stalinismus, dass die sagen, ja, okay, Kommune, das war zu Utopismus, aber letztlich hat ihnen irgendwie die Partei gefehlt. Also ist das auch schon, was Kautsky sagt, oder ist das was, was erst später kommt? Das würde mich mal interessieren. Also ich glaube, Kautsky ist schon ziemlich in line mit dem, was Marx sagt. Also wenn du Bürgerkrieg in Frankreich liest, dann unterscheidet sich das eigentlich kaum von der Darstellung Kautskys, der Pariser Kommune. Also ja, auf jeden Fall. Also Kautsky betont auch, dass das Problem das Kriegswesen war. Also du hattest halt wirklich eine internationale bonapartistische Konterrevolution vor der Tür stehen. Also Bismarck und so weiter, auch Bismarck vor allem. Und die Absenz einer marxistischen oder einer Partei im marxistischen Sinne war schon auch das zentrale Problem, weil du hattest eben auch diese drei Richtungen des Sozialismus, Proudhonismus oder modifizierter Proudhonismus, ein bisschen modifiziert mit bakuninistischen Merkmalen und so weiter. Dann hattest du den Blanquismus und Louis Blanc und diese drei Richtungen. Sie haben sich zwar schon vereint zu einer Organisation und haben das Nötigste gemacht, aber waren eben nicht in der Lage, das dann auch zielgerichtet, ich glaube, das ist das Entscheidende, zielgerichtet in eine Organisation zu verpacken, also so wie man das dann eben in der Diktatur des Proletariats oder wie das dann auch Lenin oder so immer wieder betont. Das war, denke ich, das zentrale Problem, dass man die Vermittlung hat gefehlt, die zielführende Vermittlung zwischen diesen, auch zwischen diesen gespaltenen sozialistischen Kräften und genau. Also es war, ich würde schon sagen, es war die Partei auch maßgeblich, die fehlte. Und die Idee dann ist, dass also die Pariser Kommune als aufkommende politische Form für dieses proletarischen Widerspruch, dass das jetzt auf der Ebene der gesamten Arbeiterklasse passiert, also mit in der Massenpartei. Und das, also es ist jetzt, also, weil die Kommune soll kein bloß Pöbelherrschaft darstellen, right? Also da, also es ist deswegen, dass es also so viel Angst in liberalen Rahmen darstellt. Und die Idee ist, dass also die Kommune stellt keine, like, also die arme Massenpöbelherrschaft, sondern es ist jetzt organisiert und bewusst, also zielgerichtet, und es ist die Arbeiterklasse selber, die das jetzt also machen wird. Also die gesamte Zweite Internationale sozusagen ist also die Pariser Kommune im Waiting. Und also wir können das auch so antasten, aber also also mit der Oktoberrevolution, was Kautsky unterstützt, also er sieht, er unterstützt die Bolschewisten mit der Oktoberrevolution. Es ist dann mit der Auflösung der konstituierenden Versammlung, dass er dann sehr, sehr stark und wir können das auch also besprechen, aber die haben dann diese Auseinandersetzung über die Kommune, und Kautskys Pointe ist einfach, dass was ihr da tut, ist Blanquismus, also die Herrschaft einer Partei, nicht die Herrschaft der Klasse, und dass es Pöbelherrschaft wird. Also Kautskys Vorstellung von der Kommune ist, dass es jetzt etwas, das organisiert, demokratisch, politisch also durchziehen wird. Und dann natürlich, also viele Leute also so nehmen daraus, also like Ben Lewis mit der CPGB zum Beispiel, es wird dieser demokratische Aspekt von Kautsky, dass er will alle die Organe der Gesellschaft mehr und weiter demokratisieren. Und das wird so quasi like fetischisiert, also nicht zugunsten der politischen, bonapartistischen Frage. Aber dann auf der anderen Seite hat man also putschistische Vorstellungen. Und die Punkt ist, es ist nicht ein von den anderen, also es ist nicht ein oder das andere. Diese negative Instanz der Partei und des sozialistischen Klassenbewusstseins ist wirklich, was diese verschiedenen Seiten negativ zum Ausdruck bringt. Ja, also okay. Weil, also ich hätte dann nochmal zwei Rückfragen. Also zum einen, Wenn du sagst, dass, also ich fand immer zumindest dieser Bürgerkrieg in Frankreich Text, finde ich halt eigentlich, dass es da nicht so klar ist, dass Marx irgendwie sagt, okay, das ist, man bräuchte irgendwie diese sozialistische Partei oder so. Also klar wird irgendwie so diese Uneinigkeit kritisiert, aber ja, also das zum einen bin ich mir da so unsicher, weil ich finde, also keine Ahnung, zumindest ich kenne, also ne, ich habe mich jetzt auch mit der an Neue Linken Rezeption irgendwie auseinandergesetzt, aber es scheint mir da schon so plausibel, wenn die da betonen, naja, da steht jetzt das zumindest nicht so drin in dieser Form. Und zum anderen mit dem, also finde ich es interessant, wenn irgendwie so, also Kautsky dann später in der Oktoberrevolution zum Beispiel moniert, dass da die konstituierende Versammlung aufgelöst wird und er irgendwie Angst hat, dass es Pöbelherrschaft wird, weil ja in der Kommune, also das ist ja auch ein wesentlicher Teil davon, ist halt, dass eben Parlamentarismus halt aufgehoben wird, oder zumindest, also vielleicht reduziere ich es jetzt auch auf diese Frage von Demokratie und nicht der soziale Inhalt oder die Frage der sozialen Revolution kommt jetzt dazu kurz, aber doch zumindest scheint auch dieses Element mit, also die Leute sind immer absetzbar und quasi diese Trennung von irgendwie so speziellen Organen der Gesellschaft gegenüber der Masse irgendwie wird versucht so auf, also das wird versucht, das irgendwie aufzuheben und ja, also keine Ahnung. Das war die erste Frage zu Marx, ne? Ja, genau. Inwiefern würdest du das ja, dass er das halt so betont? Also ich habe immer das Gefühl, das wird halt später dann vor allem gesagt, aber vielleicht. Ich bin gerade auch nicht ganz sicher, ob er explizit Partei sagt, aber mir schien das schon, schon darauf hinauszulaufen, weil es eben, also diese Gespaltenheit im Sozialismus auch betont wurde und die muss halt irgendwie vermittelt werden und du brauchst halt die Zielgerichtetheit. Und auch wenn er die Partei nicht explizit erwähnt, ich meine, es gab die Internationale und also. Ja, und was war dein anderer Punkt? Den habe ich jetzt nicht mit Russland, ja, da bin ich mir ehrlich gesagt, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich dir eine zufriedenstellende Antwort geben kann. Ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass sich Kautsky ein bisschen, ich war mir nicht ganz sicher, ob er seine Perspektive auf die Kommune nicht sogar ein bisschen verändert hat von 1905 bis, also von Republik und Sozialdemokratie in Frankreich bis zu, die Schrift heißt Terrorismus und Kommunismus von 1921. Dort legt er das auch noch mal ein bisschen anders dar. Und dort ist das eben auch ganz scharf gegen die russische Revolution gerichtet. Und er gleicht immer wieder die Kommune ab gegen die russische Revolution. Aber ich glaube, zufriedenstellend kann ich deine Frage jetzt nicht beantworten. Vielleicht kann Clint irgendwas dazu sagen. Also, ein Beispiel, vielleicht, dass das hilfreich sein könnte. In seiner Einleitung zur Revolution und Counterrevolution in Deutschland, also das ist die erste Reihe, die Engels verfasst für Marxes Vertrag mit der New York Tribune. Also gerade, also es ist Accenten primär, aber die Revolution in deutschsprachigen Rahmen. Und was er betont, was also Engels da auch betont, ist, dass die proletarische Partei ist diejenige, die am stärksten hervortritt vor die Republik, also vor die bürgerliche Revolution. Also die proletarische Partei, die tatsächlich jetzt die Verantwortung hat vor die gesamte bürgerliche Revolution. Und sie nennen es die proletarische Partei. Und es ist die proletarische Partei, die sich gegenüber die demokratische Partei stellt. Also die demokratische Partei wird alle die verschiedenen also kleinbürgerlichen und lohnarbeitenden also Schichten sozusagen, aber die würden nicht weit gehen. Sorry, ganz kurz, über was sprichst du? Also was ist das gerade in Frankreich oder wo bist du gerade mit proletarischer Partei und so? Dass die proletarische Partei also einerseits diese historischen Selbstbewusstsein, das Marx in seiner Kritik an Sozialismus vollzieht, auf der anderen Seite also die tatsächliche Arbeiterbewegung und also in die Selbstwidersprüchlichkeit der Arbeiterbewegung, Und das ist wirklich also was kontrovers ist an diese Idee der Partei. Und das ist genau wo like Gronau und Pistone ihren Finger legen und sagen, ah, Simon, es ist eine unvermittelte einfach Zusammenstellen von Sozialisten und also Arbeiter, also diese Merger-Formula, die von Kautsky kommt. Und das Lenin tut, das Eugene Debs tut, also die ganze zweite internationale Modell, dass es ist diese Parteifrage, und Marx ist auch explizit in dem Bürgerkrieg-Text, dass es ist diese, dass also, dass die Kommunen also nicht also von vornherein organisiert war, um also Verantwortung für die Marktübernahme in Europa war. Also wir können das auch so besprechen, so was genau da also der Kontext war. Aber die erste Internationale splittet dann über diese Frage, weil Bakunin sagt, was ist die Lehre der Kommunen? Also Anarchismus, kurz gesagt. Und Marx sagt, es zeigt, wir brauchen eine internationale Partei. Und da trennt sich die erste Internationale. Und es wird dann aufgrund dieser marxischen also Vorstellung, dass 100 Jahre nach der Französischen Revolution die zweite Internationale gegründet wird. Und die Idee ist, dass es ist jetzt auf der Ebene von internationalen Partei, dass wir die Kommunen machen werden. Und das ist auch, also Babel, also ganz am Anfang in den 70er, er verteidigt die Kommunen innerhalb dem von Bismarck gegründeten Reichstag. Also er sagt, wir sind die Kommunen. Also diese Vorstellung ist wirklich, aber es ist jetzt like auf der Ebene der Partei. Und es ist die Partei dann, dass die internationale Verbundenheit, also dass es eine tatsächlich aufkommende historischen Widerspruch ist von Arbeit als solche, dass die Partei das zum Ausdruck bringt, statt reaktionären Demokratie, die demokratische Partei, die da, like, also ich, ja, diese Auseinandersetzung, like die begründet, so die demokratische Partei in Amerika ist gegründet, selben Jahr 61 unabhängige Arbeiterparteien. Nicht theoretisch klar, aber also selbstbewusst genug, dass es nicht die demokratische Partei ist. Revolution, Counter-Revolution in Deutschland. Es ist die proletarische Partei und die demokratische Partei. Kautsky ist auch ganz bewusst. Also die SPD ist die proletarische Partei und muss die kleinbürgerlichen Schichten also politisch führen und nicht geführt werden, von was er reaktionären Demokratie nennt. Hilft das, Jan? Oder was? Oder habe ich eine andere Frage beantwortet als deine? Nee, ich glaube schon, ja. Also, okay, vielleicht nochmal, also das erscheint mir schon aus der Perspektive des 19. Jahrhunderts, erscheint mir dieser Unterschied in Bezug auf die soziale Frage irgendwie klar zu sein zwischen demokratischer und proletarischer Partei, also sozusagen diese ganze soziale Frage, das lässt sich nicht mit so einem einfachen so, okay, wir brauchen mehr Demokratie in so einem formal parlamentarischen Sinne oder sowas, das einfach halt auf der Produktionsweise aufbaut, dass sich das damit sozusagen nicht lösen lässt und dass da das irgendwie so eine Spaltung ist, dass ja, das leuchtet mir schon ein. Aber sozusagen aus der Perspektive des 20. Jahrhunderts ist ja dann schon die Frage auch, muss man ja schon eingestehen, dass dann also quasi nur formal die Änderung des Besitzes an den Produktionsmitteln, die dann übergeht von Eigentümern zum Staat, dass das halt auch nochmal irgendwie die Frage stellt, okay, nur das verändert halt auch nichts daran oder beziehungsweise das stellt uns dann auch wieder vor die Frage, wie man irgendwie die soziale Frage und auch sowas wie die, keine Ahnung, demokratische Frage oder politische Frage, wie man das irgendwie weiter angeht. Also, weil, ja, also sozusagen nur Hauptsache auf eine andere Produktionsweise gestellt, scheint auch nicht allein irgendwie nicht auszureichen zumindest. Und das ist auch irgendwie was, was dann im 20. Jahrhundert irgendwie die große Frage ist. Also wir haben jetzt irgendwie Staaten, in denen die Produktionsmittel nicht mehr irgendwie den Eigentümern gehören, aber trotzdem scheint das allein irgendwie nicht auszureichen. Und irgendwie diese ganze Frage von was bedeutet eigentlich eine Abschaffung der Produktionsweise der kapitalistischen, dass irgendwie das weiterreicht halt als nur quasi Expropriation der Expropriateure irgendwie. Und das halt auch so eine Frage von, wie kann ich irgendwie die ganze Bevölkerung in diesen Prozess mit einbinden, dass man irgendwie halt diese ganze hierarchische gesellschaftliche Trennung abschafft und auch die Notwendigkeit von so quasi staatlichen Apparaten, ja, die verschwindet ja nicht einfach, nur weil jetzt der Staat irgendwie die Produktionsmittel, die dem gehören und so weiter. Das ist halt schon, also finde ich halt spannend. Ich habe da jetzt auch keine Antwort oder irgendwas, aber ja. Nee, auf jeden. Also und deshalb ist es betonenswert, dass das primäre like Privateigentum, das sowohl like John Locke, also ganz am Anfang, und Kautsky vor Augen haben, ist Eigentum in Arbeit. Also es ist Eigentum in Arbeit, das alle die anderen gesellschaftlichen Eigentumsformen herausstellen, also in Land, in Werkzeuge, in Gegenstände, in Kapital sozusagen. Also das ist, und das, also wenn Kautsky in diesen am Tag nach der sozialen Revolution, am Tag nach der politischen Revolution, also was heißt es jetzt tatsächlich, die soziale Revolution durchzuziehen? Also ja, kaufen wir die Privatkonzernen von den Shareholders, also müssen wir das also zwanghaft nehmen? Also er stellt alle diese verschiedenen also Fragen offen sozusagen, aber der Leitfaden wirklich, wenn man diesen Vortrag von ihm liest, ist die Selbstabschaffung des Proletariats. Like es ist, dass das Proletariat ihre eigene Produktivität like maximiert und ihre eigene Arbeitszeit reduziert. Also es ist wirklich diese Vorstellung, also die man like wieder aufgreift mit diesen like wertkritische Auffassung, dass es ist um die Selbstaufhebung, die Selbstabschaffung der proletarischen Form von Arbeit sozusagen. Und die Idee ist, dass das die erste Schritt da war, dass die Klasse muss das selbst machen. Wie macht die Klasse das selbst? Indem sie bewusster tut, was der Kapitalismus schon tut. Und das heißt also, und Kautsky guckt ein, also er sagt, wir müssen einfach diese Großindustrie, wie sie das in Amerika tun, wo es like, also einfach Arbeitskräfte reduzieren, like, also und das zentralisieren, also ein Rockefeller oder so, aber bewusst tun, also durch die Partei, durch die Arbeiterpartei, right? Also das war like eine Schwierigkeit, also deshalb diese Selbstwidersprüchlichkeit der Maschinerie ist like Kapital und Arbeit aus dieselbe Produktivkraft, es ist die kapitalistische Form dieser Produktivkraft, die jetzt like im Weg steht sozusagen. Aber wie das dann like von like Gronau und Postone also angesehen wird, die Vorstellung, dass Engels und Kautsky haben, ist, dass like eine Fabrik, also ein Kapitalwerkzeug, ist like nicht qualitativ anders von irgendeine andere Werkzeug, like ägyptische Pyramidbauer oder so, like alle sind einfach like eine Beziehung zur Natur, und das Proletariat macht das einfach anders. So das Proletariat, also Also setzt diese Werkzeuge um auf eine andere Weise. Also kurz gesagt, dass Engels und Kautsky die soziale Form von Kapital verkannt haben. Und ja, ich wollte sagen, das ist Schwachsinn. Es kann so erscheinen, als ob sie das tun. Nur weil sie selber diese politische, historische Sicht, also diese Weiterführung der Revolution außer Augen lassen, also wegfallen lassen. Und sorry, dann frage ich nochmal ganz kurz dazu eine Nachfrage, das mir aus deinen Ausführungen nicht so ganz klar geworden, und zwar was ist denn dann die politische Schlussfolgerung von Postone und Grunow dann daraufhin, also zu sagen dann, die sagen ja also, okay, dass diese Idee von dem Proletariat, dass das sozusagen der subjektive Träger sein soll, diese Veränderung, das lehnen die halt ab, ne? Dass es irgendwie automatisch passiert oder dass es sozusagen, also bei Postone, soweit ich das weiß, aus dem Lesekreis, ist es ja so, dass er sagt, zum Beispiel die Ökologiebewegung könnte das auch machen oder andere neue soziale Bewegungen oder so. Diese wertkritische 70er Reflexion, also die haben zur Voraussetzung die Neue Linke. Und Postone auch, also. Aber das vorweggeschickt, Postone ist nüchtern. Er zieht keine unmittelbare politische Schlussfolgerungen. Also er sagt, es gibt diesen historischen Widerspruch, es ist zeitlich, es ist zwischen was ist und was sein könnte innerhalb Kapitalismus sozusagen. Und das deutet auf eine postkapitalistische Zukunft. Aber er sagt, dass dieser ganze traditionelle Marxismus von Engels, von diesem Text abstammend, es ist diese Idee, dass der Feudalismus zusammenbricht und jetzt, wir sind nicht mittelalterliche Privatwerkzeugebesitzer, sondern es ist jetzt privat, ich besitze mein Earl-Unternehmen auf derselben Weise wie ein mittelalterlicher, und das an sich ist das Problem. Und was ich dabei sagen wollte, ist, wenn Engels darüber spricht, der Form nach ist es immer noch mittelalterisch in dem Sinne, unabhängige Produzenten, aber die Produktivkräfte, sozialen Inhalt nach, ist es proto-sozialistisch. Dass das nur aus der Sicht der proletarischen Arbeit klar ist, oder vorstellbar ist. Und das heißt, dass dieser Widerspruch ist innerhalb der sozialen Produktion, also nicht zwischen sozial und Produktion und Verteilung. Was er vorstellt, ist, dass das Proletariat tatsächlich die Werkzeuge in den eigenen Händen nehmen. Nicht auf eine unvermittelte Beziehung zur Natur, wir beherrschen die Natur auf einer anderen Weise, sondern wir beherrschen die Natur auf einer anderen Weise, um die Selbstaufhebung von Selbstherrschaft, diese soziale Frage, zu antworten. Wenn man diesen Text von Engels hat, wo er mal mittelalterliche Handwerkerei, Subsistenz über zur Maschinerie, zur Großindustrie, er macht diesen Übergang in dem Text. Und was ich vorschlagen würde, ist, dass wenn man nicht seine politisch-historische Sicht im Blick hat, also die Aufgabe des 19. Jahrhunderts im Blick hat, dann kann man das nur entweder so soziologisch oder technologisch lesen. Und in den 20er und 30er, es gab ganz verschiedene, man mag das den einen oder den anderen. Und meine Hypothese ist, dass das taucht auch wieder auf bei diesen Rückkehr zu Marx in den 70er, weil Gronau betont, also das revolutionäre bürgerliche Eigentum in Arbeit, und Engels verpasst die industrielle, also die Arbeitskraft. Und für Postone, also es geht um also die sozialen Charakter der Produktivkräfte, also diesen historischen Widerspruch innerhalb der Produktion sozusagen mit der Arbeit. Aber dabei will er sagen, es gibt keine Arbeitsontologie, das Engels vermeintlich hatte. Also das, ohne diesen historischen Blick der Revolution wird es soziologisch oder technologisch also nicht notwendigerweise erscheinen. War das Bürgertum einfach besonders, war das englische Bourgeoisie einfach besonders, weil sie eine neue, weil sie alle die Bauern in lohnabhängige umgesetzt haben? Oder war es besonders, weil sie Fabriken gebaut haben? Also das kann nur praktisch gestellt werden, sozusagen. Ich weiß, Christoph hat Gegenrede. Oder jemand anderen? Ich würde auch sagen, alle die regressive Tendenzen, die man im 20. Jahrhundert findet, sind auch schon da in Kautsky. Also wenn man den Marxismus an Bord nimmt, nimmt man alle die regressive Potenziale auch an Bord. Erläutere das mal bitte. Also man kann sagen, also er macht den ersten stalinistischen Volksfront. Also er denkt, dass mit dem also aufkommenden Finanzimperialismus, wie kann das Proletariat, also alle die Schichten der Gesellschaft, also die kleinbürgerliche Schichten, wie kann das Proletariat sie leiten? Indem sie alle einen demokratischen Interesse haben gegen Ausbeutung von internationalen Finanz. Es ist eine demokratischen Zusammenschluss von all den Schichten der Gesellschaft, das dann von dem Proletariat geleitet wird. Und das steckt so im Hintergrund seiner Ultraimperialismus-Begriff. Also der Vorwurf, den Luxemburg gegen Kautsky macht, ist, dass er, um es vulgar zu sagen, dann hat Balls. Er sagt, Jetzt, die preußische Monarchie ist zu stark, die Militäraristokratie ist zu stark, wir haben nicht genug Leute auf unserer Seite, wir können nicht die Massenstreik einfach propagieren. Und Luxemburg ist like, siehst du nicht, dass also diese ganze Frage, die wir aufgebaut haben, ist jetzt gestellt, sozusagen. Aber dann wiederum, was Kautsky sagt, ist es like, ja, also die politische Revolution ist kein like Einzelakt. Es ist nicht, als ob wir heute Massenstreik machen und dann alles stürzt um und morgen kommen wir wieder zum Schluss. Also für ihn geht's immer darum, die Selbstaufbildung des Proletariats. Er unterstützt die Massenstreik in 1905 und er will, dass das auf der Tagesordnung sein. Warum? Weil es ist die politische Selbstbewusstsein der Arbeiterklasse. Und seine Vorstellung auch ist, dass die Massenstreik, er sagt so oft zu Luxemburg, die Massenstreik ist ein Kampfmittel, das man nur einmal in Deutschland nutzen kann. Er sagte, in Russland war eine besondere Situation, aber es wird entweder, like, Proletariat ist jetzt komplett an die Macht, es wird ein Leben oder Tod, oder komplette Zerstörung der Sozialdemokratie. So stellt er es vor. Clint? Ja. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen davon weg, aber weil du es gerade angesprochen hast, gibt es eine Reaktion von Kautsky dann später? Also der ist ja zumindest zögerlich, wenn ich mich nicht recht erinnere, hinsichtlich des Massenstreiks. Gibt es eine Reaktion von ihm auf das Massenstreikpamphlet von Luxemburg, weil du es gerade angesprochen hast, dass er es als einen einzigen Akt bezeichnet? Und Luxemburgs Punkt ist ja genau zu sagen, das sei jetzt die Kampfform. Gibt es da eine Reaktion drauf dann seitens von ihm oder passiert das nicht mehr? Die haben sehr ähnliche Vorstellungen des Massenstreiks in 1905, 1906. Und auch also die Ausführungen, dass das russische Proletariat wird also eine avancierte subjektive Form. Also Russland hat es ist immer noch primär also agrikulturell, aber das Proletariat ist subjektiv avancierter. Diese Vorstellung, also auch von Trotzki und Lenin, das kommt von Kautsky aus 1905. Die Frage ist dann später, man hat den 1907, den Imperialismus, Wahlkampfverlust, und dann um 1911, 12, also es ist, Kautsky wird sozusagen das marxistische Zentrum, wo es ist dann, man hat diese Spaltung wird klarer, dass man also was später den Sozialimperialisten genannt wird, aber zu dieser Zeit, die sind einfach ehrliche Reformisten. Und auf der anderen Seite die neuen Radikalismus, wie es genannt wird. Und weil die Demonstrationen, sie sind also stärker geworden. Und auch die Reformisten, die unterstützen auch einen Massenstreik, wenn es darum geht, dass die politische Rechte der Arbeiterklasse weggenommen wird. Also aus dieser defensiven Masse. Right? Und das passiert auch dann später mit dem Kapp-Putsch. Also aus dieser defensiven Sache, so alle Seiten sozusagen sind vor dem Massenstreik. Was Kautsky dann, man hat diesen größeren Streikaktivität und Demonstration in diesen like, 11, 12, 13. Und Luxemburg sieht das als die anbahnende politische Revolution. Und Kautsky wendet sich mehr und mehr gegen beide Seiten. Ja, er will das ja, er betont einfach, like, wenn man einen Massenstreik hat, dann muss man das organisieren. Und das ist, Luxemburgs Pointe auch, dass, es ist nicht etwas, das man, von vornherein bloß als, Werkzeug einsetzen kann. Also man alles voll klar vor Augen hat. Aber gleichzeitig ist es ihr ganz bewusst, dass, die Diktatur des Proletariats nimmt die Produktion über. Das ist die ganze Pointe von Kautsky auch. Wir müssen die Produktion tatsächlich nehmen. Die Frage ist, wie diese politische Revolution erscheint. Hat das beantwortet, Henry? Ja, ist gut. Wollen wir die Aufnahme stoppen, dann kommt vielleicht mehr.